Hallo, meine Magic Man. Hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, also ich weiß nicht, was bei uns hier im Raum Hannover los ist, aber der Sommer hat mal eine kurze Pause gemacht. Also wenn ich jetzt hier aus meinem Terrassenfenster gucke, es ist alles grau bewölkt. Also bei uns hier, wie gesagt, im Raum Hannover. Ich sitze jetzt hier circa 15 Kilometer von Hannover weg. Ich weiß nicht, wo ihr jetzt so alle herkommt, aber der Sommer hier ist bei mir definitiv jetzt erstmal pausiert. Und auch wenn ich mir die Wettervorhersage angucke, die nächsten Tage soll das erstmal so bleiben. Ist jetzt nicht unbedingt meins. Also ich hatte mich eigentlich weiter hin auf blaue Himmel und so weiter gefreut, aber egal, müssen wir durch. Ich habe auch gute Nachrichten. Meine Rückengeschichte, diese Verdrehung oder dieser eingeklemmte Nerv oder diese Verletzung, was auch immer das war, ist fast weg. Also die Selbstheilungskräfte des Körpers sind wirklich enorm, muss man sagen. Und bin ich auch echt froh drum, dass ich jetzt wieder richtig schön dynamisch bin, also im Rücken. Das ist eine gute Sache, aber wie gesagt, ich werde mir morgen auch noch den kompletten Tag als Auszeit gönnen und Montag geht es dann wieder los mit Sport und da bin ich ja noch froh, wenn das, wenn das wieder richtig losgehen kann, weil ja, mir fällt auch so ein bisschen die Decke auf den Kopf, wenn man immer so Sport gemacht hat und auf einmal ist man da wieder so kurz raus. Das fehlt schon, das merkt man richtig. Also man steht richtig unter Strom und ich muss ein bisschen Energie loswerden quasi. Aber das halte ich schon noch aus, alles wird gut. Ja, Männer, ich habe was Interessantes für euch, was ich mit euch teilen möchte. Und zwar geht es um Hypergamie. Also wie die Hypergamie der Frau, also die Hypergamie der Frau kennt kein Limit. Es schreckt vor nichts zurück. Und da möchte ich euch ein Erlebnis aus meiner Vergangenheit erzählen. Ich hatte früher, als ich so Anfang 20 war, einen Freund und der hatte einen Bruder und eine Schwester. Ich habe zuerst den Jüngsten kennengelernt quasi. Der ist 83 geboren, also ich bin 81 geboren, er ist 83 geboren, sein älterer Bruder ist 80 geboren und die älteste Schwester ist 78 geboren. Also so in diesen Abständen waren die, also alle ungefähr in meinem Alter. Und diese Familie hat, also es geht um die Mutter. Und was die abgezogen hat, habe ich damals für, ich sage mal in Anführungszeichen, meiner Blue-Pill-Konditionierung für normal gehalten oder beziehungsweise für, okay, ist halt schlecht gelaufen oder sie hat sich halt anders orientiert. Das war also, was sie gemacht hat, war völlig gesellschaftsfähig. Das war lange vor einer Zeit. Also in der Zeit kannte ich keine Begriffe wie Hypergamie oder Red Pill oder MGTOW. Das war zu der Zeit, war das, wie gesagt, das war im Jahr, jetzt muss ich kurz zurückdenken, 20 war ich, das musste 2001 ungefähr, also 2000, 99, 2000, 2001 habe ich den kennengelernt und dann habe ich auch seinen Bruder und seine Schwester und auch die Familie quasi kennengelernt. Und die Familie, das ist also wirklich hochinteressant, das muss ich unbedingt mal mit euch teilen, damit man da mal sagt, versteht, wie die Hypergamie der Frau durchzieht und wie das auch schon damals war. Und ja, also ich will da noch mal ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Und zwar, da waren der Freund von mir dann, den ich da damals kennengelernt habe, sein Bruder und seine Schwester waren da auch noch Kinder. Und die Eltern von denen haben 1985 in einem Vorort von Hannover ein Haus neu gebaut. Und ja, das ist erstmal eine ganz übliche Geschichte, Familie, Kinder. Der Vater war Ingenieur, hatte ein dementsprechendes Einkommen und konnte dann bei der Bank auch Finanzierung dementsprechend darstellen. Also war alles möglich, dass sie sich so ein kleines, nettes Einfamilienhaus neu bauen lassen können. Wie der ein oder andere von euch weiß, der schon mal ein Haus gebaut hat, so ein Hausbau ist mit quasi einer gewissen Vorplanungsphase im Gang, also hat das zu tun. Man braucht quasi 6 Monate, um den Weg schon mal zu ebnen, die ganzen Finanzierungen und auch das Haus zu planen. Da kriegt man dann vom Bauträger oder beziehungsweise von demjenigen, der das Haus entsprechend dann für einen baut oder die Vertriebsgesellschaft für Bauträger und so weiter, die hat natürlich dementsprechende Kataloge und da wird einen alles gefragt. Welche Steckdosen möchte man, welche Wasserhähne möchte man, welche Fugen Farbe hat man, also es gibt eine umfangreiche Planungsphase. Und in dieser Planungsphase schon hat die Frau, also die Mutter von dem Kumpel, den ich da damals hatte, den Chef der Baufirma kennengelernt. Und das war für damalige Verhältnisse ein Player. Also das war wirklich ein High Flyer quasi in der Außenwirkung. Und den hat sie da kennengelernt. Und dann hatte man natürlich auch viel mit dem zu tun. Und allein aus dem Grund heraus, dass man ja dann noch mal hinfahren musste und musste noch mal abstimmen. Er hatte noch mal einen neuen Katalog. Und ja, dann wollte man noch mal darüber reden, welchen Wasserhahn oder welche Küchenzeile oder welche Dachpfannen. Weil Neubau, wie gesagt, muss alles geplant. Soll der Grundriss so oder so, vielleicht noch mal den Architekten. Es kann alles individualisiert werden beim Bau. Und dementsprechend hat sie dann diesen Unternehmer dort kennengelernt. Und so wie mir mein Kumpel dann damals erzählt hat, hat sich zwischen seiner Mutter und ihm in der Phase der Bauplanung für das Haus, also erstmal ihr Hypergamma-Impuls ist angesprungen, sie sieht diesen High Flyer, ihr Mann, Ingenieur, geht langweilig seinem Beruf nach, verdient seine 5000 Mark, weil damals gab es ja noch Mark, fährt jeden Morgen um 7 los in die Firma, ist jeden Tag um 16 Uhr wieder da und ist recht, kennt sie ja, ist ein Beta-Provider, also ein Versorger. Mit dem hat sie ihre drei Kinder und der hat keine besonderen Alpha-Attitüden und dergleichen, der langweilt sie. Jetzt lernt sie diesen neuen Player kennen, diesen Chef dieser Baufirma und der war wirklich ein High-Flyer und hat natürlich in dem Moment ihre Hypergamie getriggert, also aktiviert. Und in der Zeit, so sagte er mir, begann schon die Affäre zwischen seiner Mutter und dem Bauträger. So, das hat er aber auch alles erst später herausgefunden in Gesprächen mit seinem Vater und so weiter. Also als ich ihn kennengelernt habe, ungefähr im Jahr 2000, waren die Eltern alle schon getrennt. Aber das hat sich halt alles damals um den Zeitpunkt des Hausbaus zugetragen. Und 1985 war das Haus dann fertig, Schlüsselübergabe, die Familie ist da eingezogen. Und ungefähr ein Jahr später ist seine Mutter, also hat sich von seinem Vater getrennt, rübergezogen in nur wenige Orte weiter in das Haus des Bauunternehmers. So, und dieser Mann hat in dem Moment ihren Hypergamm-Impuls getriggert. Das heißt, er war Alpha, er war Chef von mehreren Angestellten, er hatte viele Dinge überall bewegt. Häuser gebaut, verkauft, hatte also ein großes Bauunternehmen und das hat sie angesprochen. So, das heißt, in dem Moment, wo die Frau, und er muss ja auch, man muss ja auch sagen, er war ja auch, also auch der Bauunternehmer muss ja Blue Pill gewesen sein, weil wie kommt es sonst dazu, dass ein Mann, der Erfolg hat, sich für diese Frau entscheidet mit drei kleinen Kindern, also und auch noch zulässt, dass sie ihren Mann verlässt. Also der muss ja auch Blue Pill gewesen sein. War wahrscheinlich ein Alpha-Bad-Boy, aber Blue Pill. So, Alpha-Bad-Boy schließt ja Blue Pill nicht aus. Das ist halt auch eine gefährliche Kombination, weil das Ego ist halt sehr high-fly, aber trotzdem hat man keine Red-Pill-Awareness und kann dann auch in diverse Fallen reintreten. So ist es mir auch passiert, obwohl ich mich für Alpha gehalten habe oder ich Alpha bin. Das hat ja nichts mit Alpha gehalten, sondern aber Alpha und Blue-Pill ist auch eine gefährliche Kombination, weil man dann Stück für Stück in diese Geschichten reingerät und einem die Kontrolle dann einfach auch entgleitet. Und das sieht man ja jetzt auch wieder neuerdings, jetzt selbst Dr. Dre wird geschieden. Ich habe mich neulich mit einem jungen Mann unterhalten, der ist 20 und der weiß nicht, wer Dr. Dre ist. Also Eminem kennt er noch, aber Dr. Dre und Snoop Dogg kennt er nicht mehr. Das scheint wohl so zu sein, wenn man 2000 geboren ist, dann kennt man die nicht mehr. Verrückt, verrückt. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass es sowas gibt und ja, tatsächlich ist das so. Ja, jedenfalls worauf ich hinaus will, also selbst Dr. Dre, das war ein sehr erfolgreicher Rapper meiner Zeit beispielsweise, als ich so 18 Führerschein dann war die Musik halt bei uns sehr angesagt und deswegen kennt man die Snoop Dogg, Dr. Dre und so und die Generation heute kennt die gar nicht mehr. Aber worauf, was ich eigentlich sagen wollte, Dr. Dre wird auch geschieden. Also seine Frau Nicole Young, er ist glaube ich Andre Young, Nicole Young lässt sich jetzt von ihm scheiden nach, weiß ich nicht, 25 Jahren Ehe oder was, oder vier, das spielt ja auch keine Rolle, nach über 20 Jahren Ehe. Der Mann ist auch 50 Jahre alt jetzt und hat wohl ungefähr 800 Millionen Dollar Nettovermögen und davon wird sie wohl die Hälfte abgreifen. Ja, also man ist nicht sicher als Mann. Und jedenfalls wieder zurück zu dem Bauunternehmer, dem Ingenieur und dem der Frau. Sie hat also, wie gesagt, im Jahr 1986 ihre Familie verlassen, um den erfolgreichen Unternehmer, Bad Boy, mit dem zusammenzukommen. So, die haben nie geheiratet. Sie ist aber einfach mit in sein Haus gezogen und hat sich dann sogar in der Firma mit eingebracht, also hat sich dort mit anstellen lassen und hat also wirklich lange Zeit mit dem Mann verbracht, bis ungefähr 2005. Also sie hat fast 20 Jahre mit ihm verbracht und als die Baufirma insolvent gegangen ist, ist die Frau auch wieder gegangen. So, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist eine ganz, ganz verrückte Geschichte, die eigentlich nur das Leben schreiben kann. Weil das muss man erstmal alles wieder zusammenkriegen. Das ist also wirklich verrückt. Sie ist 1986 ausgezogen und hat quasi den Mann zurückgelassen, den Ingenieur, mit drei Kindern. Mit drei Kindern hat sie den die Familie verlassen, um mit dem Bad Boy zu verschwinden. Das ist schon heftig. Also man muss auch in diesem Zusammenhang verstehen, wenn die jeweilige Frau bei ihrem Mann bleibt, tut sie das, weil sie bei ihrem Mann bleiben möchte, oder tut sie das mangels Alternativen? Also tut sie das aus dem Grund heraus, dass sie aktuell keinen Alpha-Bad Boy hat, der erfolgreich ist und ihre Hypergamie aktivieren kann. Bleibt sie nur deswegen? Und da muss ich sagen, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, ja, das ist tatsächlich so. Wenn ein anderer Alpha-Bad Boy kommt, der die Frau, der Frau glaubhaft macht, dass er sie haben will, dass er sie attraktiv findet, haben möchte und dass er sie für sie providen wird und das auch noch kann. Und wenn sie diese Sicherheit hat, dann Monkey Branched sie eine Stufe hoch. Also ihre Hypergamie ist dann voll aktiv. Und wenn die Frau bei dem Mann noch bleibt, hat sie halt einfach diese Möglichkeit nicht. Und das ist für mich, nach meinem Verständnis, aktuell der einzige Grund, warum sie bei diesem Mann bleibt. Und ja, das sind schon verrückte Zusammenhänge. Und jetzt zieht das ja weitere Kreise. So, jetzt haben die Jungs kennengelernt, dass dysfunktional normal ist. Und da ich die in den Anfang, also bis 2006, 7, die haben dann auch ihre Eigenarten entwickelt, warum ich dann gesagt habe, okay, ich muss mich davon distanzieren, ich möchte mit denen nichts mehr zu tun haben. Aber damals war man wirklich gut befreundet. Die sind also durch die Mutter, also was das 20 Jahre später, 25, 30 Jahre später für die Söhne für Konsequenzen haben kann, ist schon wirklich gewaltig. Weil dadurch, dass die Söhne von klein auf mitbekommen haben, dass Frauen sich dysfunktional verhalten, also dass sie nicht loyal gegenüber der Familie sind, dass sie nur Probleme machen, dass sie dem Vater die Seele entkorkt haben, weil der Vater war danach nur noch ein ganz ruhiger, und heute weiß ich auch warum, der war völlig traumatisiert. Weil ist ja auch logisch, wenn man mit drei Kindern zurückgelassen wird, und jetzt muss ich mal kurz rechnen, Tochter 78, also 86, dann ist die Tochter, ist die Tochter 8, logisch, der älteste Sohn ist 6 und der jüngste Sohn 83, 86 ist 3. So. Und dann steht man da als Mann in dem Einfamilienhaus, muss auch noch arbeiten und so weiter, hat dieses ganze Familiending zu handeln, und die Frau ist mit dem neuen, aufgrund ihrer Hypergamie, mit dem neuen Alpha-Bad-Boy-Unternehmer abgehauen. So. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Vater war auch traumatisiert. Aber was ich jedenfalls sagen wollte, dieses Dysfunktional ist da völlig normal. Das haben die Söhne kennengelernt und haben beide jetzt dysfunktionale Frauen geheiratet. Die haben beide richtige, unfeminine Frauen geheiratet. Also wirklich Alpha-Frauen im negativen Sinne. Ich will diese Worte jetzt hier einfach synonym umkreisen. Ihr wisst genau, was ich damit meine. Und ich habe neulich so ein schönes Kofferwort gehört, Fee-Fail, also ein Kofferwort aus Female und Failure, also Frau und Fehler, Fee-Fail. Also die haben wirklich Fee-Fails geheiratet, und weil auch die Schwester, die älteste in der Gleichung beispielsweise, hat es der Mutter gleichgezogen und hat auch ist auch mehrsprachig, studiert, und jetzt im Ausland ist sie Teamleiterin von, ich glaube, einem Team von 500 Vertrieblern oder sowas, also sehr hoch geklettert auf der Karriereleiter, dementsprechend mit Gehalt ausgestattet. Und das ist auch eine Frau, die sich von keinem Mann auch nur ein Millimeter irgendwas sagen lässt. Das Erschreckende ist, dass ich damals in meiner Jugend sogar gedacht habe, als Bluepiller, die ist ja ganz süß, habe ich damals gedacht. Und vielleicht, so hat man damals gedacht als junger Mann. Aufgrund glücklicher, göttlicher Fügung ist das niemals dazu gekommen. Ich habe dann meinen Weg anders fortgesetzt. Aber auch die lässt einem Mann keine Luft zum Atmen. Aber wie gesagt, was das für Konsequenzen dann hat, die Söhne haben gelernt, dysfunktionale Frauen sind völlig normal und akzeptabel. Und die Tochter hat gelernt, so eine Alpha-Frau zu sein, ist auch völlig gut, und seine Femininität quasi nicht zu finden und in den harten Wettbewerb mit Männern zu gehen, das ist erstrebenswert. Also die ist auch kein Geschenk für irgendeinen Mann. So, jetzt geht das weiter. 2005, glaube ich, ist diese Frau Achso, das muss man jetzt auch mal zusammenkriegen, interessante Geschichte. Ungefähr in den Jahren, also der Vater hat dann mit den Kindern da alleine gelebt in dem Haus. Und ungefähr im Jahr, als die Kinder dann aus dem Gröbsten raus waren, das war ungefähr im 2000, da waren die Kinder eigenständig, alle haben gearbeitet, Ausbildung, Tochter im Ausland, studieren und so weiter, hat der Vater dann auch eine neue Frau kennengelernt, die wiederum auch geschieden war und in dem Haus lebte von ihrem Ex-Mann wiederum und er ist dann rübergezogen in das Haus von seiner neuen Perle, sodass das Haus, was sie 1985 gebaut haben, dann für die Kinder, also zum Schluss waren der älteste Sohn war weg, die Tochter war weg, der Jüngste lebte dann in dem Haus ganz alleine. So, die Mutter war weg, der Vater war weg, die Brüder, die Geschwister, alle waren weg und er lebte ganz alleine in diesem Einfamilienhaus, was quasi übergeblieben ist, das keiner mehr brauchte in der Familie. Offiziell gehörte das wohl der Mutter, so war wohl der Deal. Und hinten raus war es dann sogar so, dass 2005 ungefähr ist die Mutter, und jetzt kommt der Hammer, da ist die Firma gescheitert von dem Bauunternehmer, also der ist insolvent gegangen, das ganze Ding, sein ganzes High-Fly, und der hatte zu Hochzeiten alles, ich habe es gesehen, der hatte BMW M5, der hatte Jaguars, der hatte 7er BMWs mit V12-Maschine, also das war damals im Jahr 2000, 2001, das war noch was. Also heute hat ja jeder kleine Strulli, kann ja zur Bank gehen und fährt eine riesen Karre. Das ist ja heute überhaupt gar kein Problem. Also die Zeiten haben sich auch so ein bisschen verschoben. Aber wenn man damals M5 gefahren hat, wenn man damals 7er hatte und mehrere von diesen Autos hatte, dann war das schon ein eindeutiges Zeichen dafür, dass da mit der Erfolg mit da war. Wie gesagt, der hatte damals sehr großen Erfolg und ungefähr 2005 ist diese Firma insolvent gegangen, konnte das alles nicht mehr halten, das ganze Ding ist zusammengebrochen und tatsächlich hat es wieder nicht lange gedauert. 6 Monate später, nachdem die Firma insolvent war, war die Frau auch wieder da, in ihrem Haus, in dem Ort, das 1985 gebaut war und wollte jetzt wieder Mutti sein für ihren Sohn, der da jetzt alleine gewohnt hat. Also sie ist wieder mit eingezogen, hatte keine Handhabe, er musste das alles so nehmen, hätte auch nichts dagegen gehabt, ist ja logisch, aber er musste das einfach so nehmen, dass die Mutter jetzt plötzlich wieder da ist und in dem Haus jetzt hier wieder ein Larry macht und Ansagen macht und halt einfach ihre Dysfunktionalität auslebt. Also verrückt, ihr hypergamer Impuls wurde getriggert, sie geht, der Mann scheitert, dementsprechend gibt es keine Loyalität mehr von ihr. So, das habe ich jetzt erst im Nachhinein alles begriffen, also schon begriffen, aber jetzt erst final begriffen, was da überhaupt los ist. Und deswegen sage ich euch, als Mann, wenn man dieses Red Pill Wissen hat, dann tut es halt auch einfach nicht mehr weh. So, kann gar nicht mehr wehtun. Also, mir ist völlig klar, wenn ich jetzt ein Mädchen habe, so, die befindet sich jetzt in meinem Orbit, die schwirrt ein bisschen um mich rum und dann kommt ein anderer Bad Boy, ein Rapper oder ein erfolgreicher Unternehmer, der noch erfolgreicher ist als ich, der noch muskulöser ist, der noch einen Kopf größer ist und der noch mehr Geld hat und ein geileres Auto hat, das ist doch klar, dann geht die rüber. Dann bin ich abgeschrieben, dann gibt es keine Loyalität mehr von ihr. Also wenn dieser Typ ernsthaftes Interesse dann an meiner Frau hat, ist die weg. Aber das würde mir gar nicht mehr wehtun, weil ich weiß, dass es so ist. Und ich weiß auch, dass er sie auch nicht halten kann. Und wenn derjenige, der mir die Frau dann, also wenn meine Frau rübergehen würde zu diesem, ich sage mal, mir überlegeneren Typen in ihren Augen, dann, bei mir ist der nicht überlegen, weil ich habe es verstanden. Also ich bin keinem Typen überlegen, nur weil ich seine Frau nehmen kann. Und mir ist auch kein Typ überlegen, nur weil er meine Frau nehmen könnte. So, das ist, das muss man einfach realisieren. Mir würde es gar nicht mehr wehtun, weil ich verstanden habe, dass die Frauen so sind. Ich würde eher sagen, okay, jetzt hast du das Problem an der Backe. Deal with it. Viel Spaß damit so. Das habe ich für mich final begriffen. Also mich kann das emotional gar nicht mehr treffen. Überhaupt nicht mehr. Das ist halt das Schöne, wenn man die Red Pill verinnerlicht hat. Dann hat man diese Systematiken also wirklich verinnerlicht. Weil wir haben jetzt wieder zurück zu der Mutter, also die, ne, die das gemacht hat, die zu dem Unternehmer rübergegangen ist und dann wieder zurückgekommen ist. Wir haben ihre Hypergamie und wir haben ihre quasi den Verrat, ihre Untreue, ihre Illoyalität in dem Moment, wo der Mann seine Unternehmung verliert, seinen Status verliert, dementsprechend nicht mehr so alpha auftreten kann, weil wenn die Autos weggehen, wenn die Insolvenz, alles geht in die Insolvenzmasse rein, alles wird ihm genommen und man muss wieder ganz, ganz kleine Brötchen backen, weil all dieser Fame und dieser Erfolg halt dann weg ist. Und Erfolg ist Fame, das ist einfach so in unserer Gesellschaft. Dann muss man sich wieder ein bisschen weiter unten einreihen und dementsprechend leidet dann natürlich auch das Selbstbewusstsein. Das ist normal. Und dementsprechend war sie aber sofort schon wieder nicht mehr für ihn da. Schon ging sie wieder zurück. Und jetzt verstehe ich auch, warum der Vater von meinem Kumpel damals, also ihr Mann von dieser Frau, der war traumatisiert. Also wenn ich das heute, wie leise der immer gesprochen hat und wie lieb der immer war, wenn wir zu Besuch da waren und eigentlich wollte er dann wieder nur, wenn er von der Arbeit kam, in seinem Wohnzimmer, hatte auch keinen Kopf, sich groß um die Jungs zu kümmern. Der war traumatisiert. Heute ist mir das völlig klar. Weil den hat das natürlich wirklich getroffen, weil der war nicht Red Pill, das war ein Blue Pill Provider. Der wusste das einfach nicht besser. Und dementsprechend hat dem das natürlich das Herz rausgerissen. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Aber deswegen ist es umso wichtiger, diese Zusammenhänge einfach zu begreifen, weil dann schockt es nicht mehr. So, mir ist doch völlig klar, dass wenn da jetzt draußen ein Vogel bei mir jetzt hier auf dem Geländer sitzt und wenn ich jetzt das Fenster aufmache, dann erschreckt er sich und dann fliegt er weg. So, nichts anderes ist die Frau. So, da kommt ein besserer Bad Boy, fliegt die weg. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Wird nicht auf alle zutreffen, aber auf 999.999. So, die bleibt, ist ein Promillebereich. Die meisten, oder wie gesagt, wenn der andere das glaubhaft macht, dass er sie haben will, dass er für sie provided und dass er mehr Alpha ist, dann wird die Hypergamie der Frau anspringen, in der Regel. Es gibt Ausnahmen, keine Frage, aber so. So funktioniert das, Männer. Ja, ich denke, meine Message ist klar. Wie gesagt, teilt diese Message mit euren Freunden. Ich wollte es unbedingt mit euch teilen, weil ich dachte, diese Kombination von Dingen, also dass ihre Hypergamie anspringt, weil der andere natürlich erfolgreicher, spannender ist, ein interessanteres Parkett begeht und dann auch gleich wieder mit dem Scheitern, das hatte ich ja in dem anderen Video auch, da habe ich das ja auch angesprochen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es genannt habe, ich glaube die Alpha-Illusion und wie habe ich das genannt? Wenn es mir wieder einfällt, verlinke ich es hier am Ende. Wenn es mir nicht einfällt, verlinke ich es nicht. Da geht es darum, dass ich ja von diesem Banker, ihr könnt euch erinnern, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, was mir auch diese Bekannte erzählt hat, dass wenn, dass sie auch eine Frau, 28 Jahre Ehe war das, glaube ich, und in dem Moment, wo er seinen hochbezahlten Job mit 250.000 Euro Jahresgehalt verloren hat, in dem Jahr lässt sie sich von ihm scheiden. Und genau so war das bei denen auch wieder. Die waren zwar nie verheiratet, aber in dem Moment, wo der seine Firma verliert, 20 Jahre später, genau an dem Tag geht sie. Sie geht nicht 3 Jahre vorher, bevor der insolvent geht. Sie geht auch nicht 4 Jahre, nachdem er insolvent ist. Nein, sie geht in dem Jahr, in dem er insolvent ist. Und die andere Frau von dem Banker hat ihn auch verlassen, in dem Jahr, in dem er seinen Job verloren hat. Und erkennt ihr das Muster? Ich habe das Muster erkannt und dementsprechend weiß ich, wo ich mich emotional investiere und wo nicht. Und ich kann mich leichter in meine schöne Topfpflanze hier emotional investieren als in eine Frau. Die möchte ich umpflanzen, weil die hat mir ja nichts getan. Die sorgt hier für ein angenehmes Raumklima. Da ist ihr Topf ein bisschen klein geworden. Da kümmere ich mich jetzt drum. Da werde ich Erde besorgen, die Pflanze liebevoll in einen größeren Topf pflanzen und sie liebevoll gießen. Weil diese Pflanze, die hat nicht das Potenzial, mich von hinten zu erstechen. Bei Frauen sieht das ganz anders aus. Und dementsprechend kann ich mich da auch emotional, und das ist jetzt auch, das ist das Schöne der Red Pill. Man kann, das heißt ja nicht, dass man emotionskalt ist. Jeder Mensch hat irgendwelche Emotionen. Aber an der falschen Stelle braucht man sie nicht mehr auspacken. Das macht halt keinen Sinn. Und keine Emotionen investieren in eine Frau, die sie euch auf jeden Fall zerfetzen wird. Das habe ich für mich verstanden. Und so ist es. Das hat auch nichts mit Black Pill zu tun oder so, weil ich weiß nach wie vor eine Frau zu schätzen und ich kann Frauen haben, wenn ich das möchte. Das ist für mich gar kein Problem. Das möchte ich auch unbedingt mal klarstellen. Möchte ich gar nicht klarstellen, aber möchte ich gerne mal sagen. Ich konnte mir nie vorstellen, wenn mich vor 10 Jahren gefragt hätte, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich irgendwann im Leben da lande, wo ich jetzt bin mit 38, dass ich quasi in meiner Prime bin, was Looks, Money, Status angeht, dass ich alle Annehmlichkeiten habe, um mir Frauen zu klären und dass es mir auch extrem leicht fällt, auch aufgrund einfach jetzt, ich bin jetzt in meiner Prime, ich bin finanziell entspannt, ich habe die Spielzeuge, die man dafür braucht, ich kann mich frei bewegen, ich habe Zeit, ich habe Geld, ich habe die Autos. So, jetzt ist es für mich kein Problem mehr, auf Frauen zuzugreifen und jetzt will ich keine mehr. Ich nenne das das Porsche-Prinzip, das hatte ich früher auch verstanden. Als ich 20 war, dachte ich immer, jetzt so einen schönen 911er Porsche kann man sich natürlich nicht leisten. Und wenn man 50 ist und ihn sich leisten kann, dann will man ihn nicht mehr, weil man dann, das Ding ist zu niedrig, da kommt man nicht rein, raus, einfach unpraktisch, hat man keinen Bock mehr drauf. Und ich glaube, ich bin gerade bei Frauen dem Porsche-Prinzip erlegen. So, jetzt kann ich diese Frauen alle haben und jetzt will ich die nicht mehr. Jetzt sind die für mich den Aufwand gar nicht mehr wert, mit denen zu reden, um die kennenzulernen, um meine Zeit mit denen zu verbringen. Mache ich lieber Mittagsschlaf, habe ich mehr von. Dann vermeide ich diese ganzen Gefahren, die damit verbunden sind und diesen ganzen Ungenuss und diese ganze Zeitverschwendung. So, das heißt nicht, dass ich nicht hin und wieder mit einer Frau, manchmal macht mir das auch Spaß, aber aus einem ganz anderen Mindset heraus. Und wie gesagt, Männer, ich denke, meine Message ist klar. Das Porsche-Prinzip gibt es halt auch und das hat mich irgendwie jetzt auch ereilt. Also wie gesagt, es ist schön zu wissen, dass man kann, aber nicht mehr muss. Und diese Freiheit, das ist wirklich unbezahlbar. Ja, Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, teilt das Video mit euren Freunden, schreibt mir was in die Kommentare, lasst mir ein Abo da und wir hören uns morgen, Männer. Tschüss.